12. Oktober 2006, 11.14 Uhr. Kelsterbacher Wald in der Nähe des Flughafens Frankfurt-Main. So gibt es nie was! Den Burschen müsst ihr schon bis zum Anschlag reinbrechen! Ist doch logisch, dass das nur Sinn macht, wenn wir mindestens bis 1,20 runterkommen. Es geht hier schließlich um die Grundwasserführung, verdammte Hacke. Muss man denn hier alles dreimal predigen? So komisch dumpf, Chef. Ach, lass mich mal. Los, aufbuddeln! Vernagelt. Kriminalhörspiel von Ulrich Land. Ach, Sie sind's, Boss. Kelsterbacher Wald, 13.48 Uhr. Na ja. Kripo-Kommissar Werner Drömel. Sie sind ja noch schlimmer dran. Bis zum Ellenbogen im Matsch und Graben nach irgendwelcher Knöchelchen. Aus und vorbei. Acta est fabula. Ein Skelett so dürr und klapprig, wie es dürr und klapprischer nur sein kann. Fein säuberlich abgedackt. An ein paar Stellen ist der Zahn der Zeit schon beim Knochenmark angekommen. Ja, nun kann ich ja nichts dafür. Ist nun mal nicht so ganz appetitlich. Aber kommen Sie mal nach ein paar Jahrzehnten oder was wieder aus dem Waldboden. Also richtig heftig ist der Schädel, wo dieser Kroppmotoriker von einem Geologen volle Kanne mit seinem Bohrstock reingedonnert. Ja, ist ja schon gut, ich sag kein Wort mehr. Jedenfalls Richtung Mainz rüber. Kelsterbacher Wald, mittenmangelt dem Areal, wo jetzt die neue Flughafenerweiterung hin soll. Dass der größte Flughafen Europas werden will, der geht auch schon mal über Leich. Okay, okay. Ja, sicher kann ich mir das denken, Sie mit Ihrer Wald-, Feld- und Wiesenallergie, dass Sie froh sind in Ihrem schönen, warmen Büro. Ich mache mich doch überhaupt nicht lustig über Sie. Ihr Vater, weiß ich doch, jeden Sonntag mit dem Bestimmungsbuch unterm Arm durch die wunderschönen hessischen Auen. Und Sie mit Ihrem Heuschnupfen. Na, jedenfalls werden Sie heute Ihren Kaffee selbst aufgießen müssen, Boss. Ja, 6 Löffel plus einer fürs Herz und einer gegen den Heuschnupfen. Und halten Sie mir einen Schluck warm. Moment, Boss. Warten Sie mal, der Kirstens hat gerade eine Kontaktlinse gefunden. Boss? Schon aufgelegt. Jugendliche, meistens Vermummte, provozierten die Polizei hinter der Beton. Szenen der Räumung des Protestdorfes gegen die Stadtbahn. Frühen Abend ließ die Polizei dann schweres Räumen. Weil sich, wie es heißt, die Polizei das Wittendorf frei zu machen wurde. Boss, habe ich nicht was von Warmhalte gesagt? Das ist ja alles kalter Kaffee hier. Und? 12. Oktober, 16.16 Uhr, Polizeipräsidium. Was ist jetzt mit dem Zwischenbericht? Ja. Büro, Hauptkommissarin Daniela Hartmann. Also die Kontaktlinse. Tun Sie mir einen Gefallen, Drömel. Fangen Sie von vorne an. Für Langsamdenker. Na ja. Also, der Waldarbeiter. Unser Skelett. Ja, also dem seine Zahnruine, das ist eine ganz klare Kiste. Bruckner, Walter, eindeutig. Und auch die Vermisstenanzeige von Anno Dunnemals spricht die gleiche Sprache. Forstarbeiter. Haben Sie herbeizitiert aus dem Schwarzwald, als es um die Abholzung für die Stadtbahn West ging, ja? Baulos 1. Und seit dem November 1981, halte sich fest, gilt der arme Mann als verschollen. Also die Kollegen haben damals alles genauestens abgesucht, das ganze Baugelände, inklusive der angrenzenden Wälder, also komplett, ja? Aber Fehlanzeige. Wer konnte auch ahnen, dass der glatt am anderen Ende vom Flughafen verscharrt, also verbuddelt worden ist. Und dass er jetzt als Knochengestell aus dem Kelsterbacher Waldboden wieder hervorgehen würde. Todesursache? Das kommt schon, kommt schon. Weiß man nämlich nicht. Und jetzt zur Kontaktlinse. Lag neben dem armen Mann, aber die hat mit unserem Kettensäger nichts zu tun. Aus Glas. Gott sei Dank. Bloß deshalb hat sie 2,5 Jahrzehnte überdauert. Also noch ist die DNA-Analyse nicht durch, aber die sah, dass die paar winzige Spurenelemente von eingetrockneter Tränenflüssigkeit auf jeden Fall reichen. Und was jetzt schon klar ist, dass es sich beim Besitzer der Kontaktlinsen nicht um unseren aus dem Leben geschiedenen Forstmenschen handelt, sondern die Kontaktlinse, und jetzt halten Sie sich fest, ist von einer Frau. Ist ja ein Ding. Ja, okay. Und ihr Erbmaterial, das kennen wir spätestens Übermorgen. Was uns fehlt, ist die Frau selbst, die zu dem Gencode passt. Und was anderes als die Kontaktlinse haben wir nicht. Das einzige Corpus Delicti, das die Spurensicherung direkt neben dem Waldarbeiter gefunden hat. Ist denn überhaupt gesichert, dass wir die Richtigen sind? Ich hätte zur Not noch was anderes zu tun, als mich mit einem Waldfreund zu befassen, der in grauer Vorzeit in die ewigen Jagdgründe eingegangen ist. Wo man als rechtschaffender Allergiker schon niesen muss, wenn man bloß hört, wo er die letzten Jahrzehnte zugebracht hat. Aber mir Römel, meine Tochter schreibt morgen Mathe. Ich habe ihr versprochen... Wir sind die Richtige, die Goldrichtige. Da führt, so leid's mir tut, auch kein Weg dran vorbei, verschulden Dritter. So sicher wie das Amen in der Gerichtsmedizin. Der Schneider hat bei der Obduktion an dem Halswirbel und am Unterkiefer ziemlich seltsame Verletzungsspuren gefunden. Er weiß zwar noch nicht genau, was für welche, aber es sieht nicht nach einem normalen Baumfällerunfall aus. Klartext, wir sind völlig am Schwimmen. Fortes fortuna adjuvat. Vielleicht ist ja auch bei uns das Glück mit der Dumme. Römel, es gibt Situationen. Da gehen Sie mir mit Ihrem fremdländisch Gequatsche sowas von zentral auf den Zünder. 13. Oktober, 9.40 Uhr. Werkstatt im Straßenbahndepot. Wieso kommen Sie da ausgerechnet auf mich? Streng nach den Regeln des Handwerks. Man eruiert erstmal das direkte Umfeld. Das einzig Blöde ist, dass es so lange her ist. Aber die Wohnungsfirma, die haben die Beschäftigungslisten seit Jahrzehnten brav archiviert. Haben ja jede Menge Österreicher und eine Handvoll von deutschen Holzfällern von möglichst weit herangekarrt. Ja, da haben Sie gedacht, fangen wir bei den Deutschen an. Da halten sich die Fahrtkosten in Grenzen. Also, Herr Schenker, woran denken Sie zuerst, wenn Sie an Ihren alten Kollegen Bruckner denken? Als er weg war, plötzlich. Wie vom Erdboden verschluckt. War ein Arschloch, wenn Sie es genau wissen wollen. Ja, wirklich. Ganz genau. Bauernfänger, wie er im Buche steht. Keine Ahnung wie, aber er hat es geschafft, etliche von uns so im Finger zu wickeln, dass wir seine völlig bekloppten Wetten mitgemacht haben. Darf ich fragen, worum es geht? Um richtig Kohle. Weiß nicht, wie viele 100 Markscheine der eingesammelt hat. Hat darauf gewettet, der Idiot, dass wir es schaffen würden. Das Gelände für die Startbahn, ich meine, das bedeutete immerhin 130 Hektar Holzeinschlag. Also, dass wir das schaffen würden innerhalb von 8 Tagen. Das konnte doch gar nicht hinhauen. Schon wegen dem ganzen Widerstand, Volksbegehren, Hüttendorf und was nicht alles. Naja, eben, das haben wir ja auch gesagt. Aber der war felsenfest davon überzeugt, dass die da oben das durchgeboxt und wir da unten das weggesägt kriegen. In 8 Tagen. Und jeder, der nicht total auf den Kopf gefallen war, da eingeschlagen. Logo. Und genauso Logo, Bruckner hat sämtliche Wetten verloren. Und hatte kein Geld, um seine dicken Wettschulden zu bezahlen. Ja, fast. So. Und, was wollen Sie jetzt noch von mir? Ja, dass Sie auspacken und mir sagen, wem von diesen Kollegen Sie zutrauen würden. Allen. Fast allen. Außer mir natürlich. Da gab es etliche Kollegen, die ihn lang machen wollten. Also, 2 auf jeden Fall. Die waren echt hart drauf. Haben lauthals rumgetönt in der Kantine, dass sie den Bruckner ans Leder gehen würden bei nächstbester Gelegenheit. Und warum haben Sie die beide damals denn angezeigt? Ja, keiner von uns hätte sich jemals getraut, ein Sternswörtchen zu sagen. Da gab es eine knochenharte Kollegenraison unter den Waldarbeitern. Da machen Sie sich keinen Begriff von. Wer da wen verpfeift, der kann einpacken. Haben denn die 2, die Sie da verdächtigen, wenigstens 25 Jahre danach Namen? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Herr Schenker... Dem Bruckner weckt das ganze Theater sowieso nicht wieder auf. Jedenfalls werde ich einen Teufel tun, Ihnen irgendwelche Namen zu sagen. Schenker, ich garantiere Ihnen, dass ich stillschweigen wahre. Ich werde meinen Informanten nicht preisgeben. Wenn das rauskommt, die machen mich zur Männer. Ich schweige wie ein Grab. Dass Gräber nicht schweigen, hat uns der Bruckner ja gerade erst bewiesen. Also, bei den Kollegen von Ihrer Liste da, die können auch weiterhin schön Reisekosten sparen. Sollte es trotz allem brenzlig werden. Hier, mein Cut. Am besten natürlich die Handynummer. Hm. Ja. Oktober, 15.08 Uhr, Pferdehof, südwestlich von Frankfurt-Main. Klartext, Herr Heinert. Sie sind zu keiner Aussage bereit. Sag ich doch. Sie wissen, dass sie das ziemlich verdächtig macht. Klar noch. Dann finden Sie sich bitte morgen um 9 Uhr bei uns im Polizeipräsidium in Frankfurt ein. Seid ihr denn um diese Zeit überhaupt schon auf dem Bein? Kein Wort jetzt ohne meine... Jetzt auch noch die Nummer. Und bestellen Sie dem, von dem Sie meinen Namen haben, dass man in früheren Jahrhunderten Drahtschweibern die Zunge rausgeschnitten und vor ihren Augen verbrannt hat. Höchst einfühlsame Methode, Herr Heinertz. Tut mir leid, ich muss mich jetzt um die Jungs hier kümmern, die haben Kohldampf. Sagen Sie mal, Kaltblüter, wer kann denn mit Ackergäule überhaupt noch was anfangen? Rückepferde in der Forstwirtschaft, wenn Ihnen das was sagt. Hört sich vielleicht ein bisschen altmodisch an, aber unwegsames Gelände gibt's eben immer noch ab und zu. Überall, wo es steil ist. Na, haben Sie ja von der anstehenden Flughafenerweiterung in Frankfurt nicht allzu viel zu erwarten. Um nicht zu sagen, überhaupt nichts. Aber auf Ihr Mitleid werde ich wohl kaum zählen dürfen. 13. Oktober, 22.53 Uhr. Wer sind Sie? Wohnung Schenker. Was? Schöne Bescherung. Ei. Derselbe Ort, 50 Minuten später. Ich habe den Mann noch gesehen, aber nicht erkannt. Sehen Sie, und jetzt gehen Sie mal runter und kümmern sich um Ihren Piepmatz. Also gibt's doch nicht. Wird man so einfach mir nichts, dir nichts abserviert? War maskiert, der Dreckskerl. Und wie ich ihm die Hasskappe runterreißen will, da drückt er ihn erstmal einen Faustschlag aufs Auge. Sieht man. Wie ich wieder zu mir komme, alles im Arsch. Sofa, Stereoanlage, die Glotze, alles. Können Sie sich vermutlich bei der Nachbarin bedanken, dass Ihnen nicht mehr passiert ist. Was nicht ist, kann ja noch werden. Erst einen auf die Mütze, die Bude demolieren und dann... Wir stellen bis auf Weiteres einen Mann für Sie ab, Herr Schenker. Das sind wir Ihnen schuldig. Habt ihr also doch gesungen? Natürlich nicht. 14. Oktober, 9.10 Uhr. Autobahnbrücke in der Nähe des Frankfurter Flughafens. Die Pferde im Stall, alles schön ordentlich und gut versorgt. Aber von diesem Heinertz keine Spur. Da war bloß so ein Knecht, der sich um den Hof kümmert. Heinertz wäre nach Holland gefahren, sagt er, zu so einer Messe. Größe und Statur können jedenfalls hinkommen. Also ich denke schon, dass es der Heinertz war, der beim Schenker aufgeräumt hat. Kann sein. Und das da drüben, das ist der Kelsterbacher Wald. Ja, richtig. Stimmt auffallend. Die Sonne. Knallrot, wie die da untergeht. Sie habe für sowas einen Blick? Könnte man fast idyllisch finden. Ja, das täuscht, Chef. Der Wald ist komplett eingekeilt zwischen Autobahnen und Autobahnzubringern. Und jede Menge Gewerbe. Ja, gucken Sie doch mal. Hier und da und hier direkt links, ja? Da ist die Frachtanlage west vom Flughafen. Da reden Sie von Idyll? Ich meine ja nur, weil normale Menschen Wald ja mögen. Wald? Wald? Ich verstehe immer Wald. Das ist doch eher Baumbestand hier. Wenn Sie da mal reingehen in den Wald, dann sehen Sie alles quadratisch, praktisch, gut. Ja? Die ganzen Wege angeordnet wie auf dem Schachbrett. Dann doch lieber im Taunus die wildwuchernde Wiese von meinem Modellflugverein. Gottes Willen. Parkwiese mit Rosenrabatten geht vielleicht gerade noch. Ach, Tabula Rasa e.V. Freunde und Förderer der kahlen Flächen. Ja? Freie Sicht für freie Bürger. Und keiner muss mit triefender Nase stundenlang auf alten Kirschbäumen rumtun und sich die Knie an der Rinde aufschrauben. Bloß weil der Alte meint, Heuschnupfen, sowas wächst sich aus. Abhärtung ist alles. Nee, da lobe ich mir doch eine spiegelglatte Betonpiste. Oh Gott. Aber wissen Sie, was das Schlimmste ist, Römel? Sie werden es mir gleich sagen. Meine Tochter. Die kommt jetzt auch mit Öko und was nicht alles. 13 Jahre und predigt Ecological Correctness. Naja, und? Kann man sich allmählich vielleicht mal wieder ein Scheibchen von abschneiden? Sowas fordert bei mir die übelste Trotzreaktion raus. Was meinen Sie, was das für einen Spaß macht? Jeden Tag aufs Neue den Müll nicht zu trennen. Ach, Blödsinn. Aber wo wir schon mal beim Wegschmeißen sind, genau hier, in dieses letzte Fleckchen Grün, mitten im Autobahngetümmel, da knalle die nämlich jetzt die neue Landebahn rein. Was heißt denn hier jetzt? Noch sind's ja bloß Planungen. Naja. Wenn das mal nicht noch 10 Jährchen dauert, bis das Ding dem Flugverkehr freigegeben wird. Aber komme, tu doch die Chose. Das haben die Ausbaugegner übrigens immer schon behauptet, vor 25 Jahren schon. Der Flughafen ist ein Moloch, ein Niemersatter. Frisst ein Stückchen Landschaft nach dem anderen. Die Startbahn West ist doch nur der Anfang. Wir sind doch damals angepingelt worden für diese Vision. Wir? Man könnte meinen, Drömel, Sie seien irgendwie parteiisch. War auf alle Fälle klar, dass es nicht reicht, ein paar brave Demos durch die Fußgängerzone zu schicken. Direkte, gewaltfreie Aktionen, die Hand und Fuß hatten. Das war das, wonach wir händeringend gesucht haben. Das ist alles ein bisschen dicke, was? Ja klar, Sie sind auch eine Generation später oder zwei. Tempus fugit, zack, hat die Zeit sich schon umgedreht. Für uns damals war klar, die Vergangenheit reicht nicht. Wir brauchen auch ein Stück Zukunft für die Gegenwart. Und mit der Startbahn krepiert ein Stück Zukunft. Na ja, Drömel, da haben Sie Gott sei Dank aber doch noch ein Stückchen Zukunft gefunden, oder? Und fliegen tun Sie ja auch ab und zu. Lanzarote letztes Jahr, wenn ich mich recht erinnere. Sie haben E-Mail erhalten. Also erstmal Gerichtsmedizin. Schneiders Obduktionsbericht ist jetzt komplett Fremdeinwirkung. Ganz klipp und ganz klar. Die Verletzung an Halswirbel und Unterkiefer, die sind von der Kettensäge. Gott, ist ja grauenhaft. Und noch der lebensmüdeste Waldarbeiter wird sich ja wohl kaum so weit verrenken wollen, dass er sich die Säge bei laufendem Motor rücklinks an den Hals setzt. Und hier haben wir noch was Interessantes, Boss. Artikel aus dem Echo Blut und Käseblatt. Die haben da ein Kettensäge-Massaker nach allen Regeln der Kunst rausgemacht. Was unsere Reporter schon vor 25 Jahren gemutmaßt hatten. Jetzt scheint es sich zu bestätigen. Mehr noch, die Brutalität der Startbahn Westgegner von damals hat offenbar nicht mal vor den Kettensägen der unschuldigen Forstarbeiter Halt gemacht. Bla bla bla, damals hat man uns der üblen Nachrede bezichtigt, als wir bei dem urplötzlich verschwundenen Baumfäller von einer Geiselnahme oder Mord ausgingen. Die gesamte Linke lief Sturm. Und jetzt, ein Vierteljahrhundert danach, gibt uns die Wirklichkeit recht. Hoffentlich begreifen das unsere Sicherheitskräfte diesmal. Also doch... Moment mal. Soll das heißen, Sie sind dem Blut- und Käseblatt schon auf den Leim gegangen? Haben wir ein einziges Indiz, dass irgendwelche Startbahngegner an der Tat beteiligt waren? Und nochmal Post. Wir sollen mal im Büro vorbeisehen. Da ist uns ein anonymer Brief ins Haus geflattert. 14. Oktober, 13.56 Uhr, Frankfurt Main, Flughafenhalle. Infostand der Flughafenbetreibergesellschaft. Auch weiterhin als Drehscheibe Europas positioniert. Ich werde das scheiß Gefühl nicht los, dass meine Vergangenheit gerade dabei ist, mich einzuholen. Aber vielleicht ist das gut so. Ja, es muss sein. Geht nicht. Einfach abschütteln wie ein paar Regentropfen. Das, was gewesen ist, bleibt in uns. Wir können nur weitermachen. Nur so hat alles Sinn. Mein Gott, die Frau! Hilfe! Wieso hilft denn keiner? Jetzt rennt sie doch nicht einfach weiter! Die alte Frau hier! Ist sie ein Arzt? Auch weiterhin als Drehscheibe Europas positionieren. Hier, aufgegeben Liège, Belgien. 14. Oktober, 16.38 Uhr. Normale Computerschrift. Polizeipräsidium, Büro Hartmann. Die einstweilen letzte Ruhestätte jenes seit Startbahnzeiten vermissten Waldarbeiters. Auf 50 Grad, 5 Minuten, 12 Sekunden Nord und 8 Grad, 30 Minuten, 4 Sekunden Ost. Wo haben wir das denn? Hier, genau da, wo man das Skelett ausgebuddelt habe. Ha, genau da. Da weiß aber einer gut Bescheid. Verdammt gut Bescheid. Und warum kann er nicht einfach vorbeikommen und auspacken? Dass ich mich jahrelang mit schlechtem Gewissen herumgetragen habe. Denn ich habe mich der Verschleierung eines Verbrechens schuldig gemacht, das jetzt durch den Leichenfund wieder ins Tageslicht gezerrt worden ist. Vor mehr als 2,5 Jahrzehnten habe ich aus falsch verstandener Solidarität einer meiner Mitstreiterin im Kampf gegen die Startbahn West geholfen, die Leiche eines Waldarbeiters zu verscharren und sie zu der Strafverfolgung zu entziehen. Das gibt's doch nicht. Bei der fraglichen Mitstreiterin handelt es sich um Malles Sanner. Ihr damaliger Liebhaber Rainer Faber hat im Koordinierungsausschuss der Bürgerinitiative die Devise ausgegeben, die Bäume, die für den Startbahnbau gefällt werden sollten, so mit Nägeln zu spicken, dass die Säge der Waldarbeiter nicht durchkommen wird. Als Malle, Sanne und ich am Tag der Fellarbeiten heimlich zu dem Areal schlichen, wo Sie und Ihr Rainer ganze Arbeit geleistet hatten, bekamen wir mit, wie die Kette einer Säge riss und dem Waldarbeiter um die Ohren flog. Die Kette verfing sich unter seinem Helm und zerfetzte ihm den Hals. Sind wir ja fertig. Aufgeklärt, das Ganze. Brauchen wir nur noch ein paar Geständnisse. Wäre vielleicht nicht ganz uninteressant, wenn wir diesen feigen Hund, wie der da... Wie war das mit Ihrer Befangenheit? Wenn wir den feigen Kerl, der diesen Bekennerbrief verfasst hat, ohne sich zu bekennen, wenn wir den auch dingfest gemacht bekämen. War immerhin an der Tat beteiligt, ja? Also mindestens im Nachgang, wenn er mitgeholfen hat, die Leiche zu entsorgen. Jedenfalls müssen wir uns daran halten, Boss. Bevor die Skandalgeier die Umweltschützer von damals postum in die Pfanne hauen. Und auf jeden Fall darf unser Briefchen hier nicht in die Hände von diesen Dreckschleudern geraten. Da würde sich die gesamte Lug- und Trugjournale in ihren finstersten Vorurteilen bestätigt sehen. Eine glatte Steilvorlage. Bekäme die doch endlich genau die Tatsachen nachgereicht, um die ihre schreibenden Kampfhunde damals verlegen waren. Und hast du nicht gesehen, sind sämtliche Ausbaugegner als militant und mörderisch verschrien. Und sämtliche Linke als Handlanger der Ökoterroristen. Und die Ermittler von heute als verbohrte Deppen. Hey, Schlick. Polizeipräsidium. Was wollen Sie denn mal wieder ausgeschafft? Treppenhaus. Auch nur so, wie die Aktien so stehen. 17.04 Uhr. Sie haben doch dieses Skelett aus dem Dingenskirchner Wald am Hals. Gibt's da nicht einen anonymen Brief oder was? Sack und Asche. Woher wissen Sie das denn? Tja, schneller als die Polizei erlaubt, was? Ja, nee, unsere Zeitung ist da auch bedacht worden. Ach, sehr interessant. Dann werden Sie die den ja morgen im Echo veröffentlichen. Herr Drömel, halten Sie mich wirklich für so geschmacklos? Wir wären Ihnen geradezu dankbar, wenn Sie das nicht tun würden. Laufende Ermittlungen, klar. Weshalb sollte ich Ihre Arbeit behindern? Danke, Herr Schlick. Haben Sie vielleicht sonst noch einen Tipp? Ja, ich würde an Ihrer Stelle die Frau ins Boot holen, die da in dem Brief genannt wird. Potz, Blitz, das ist ja nicht Kombination. Da wäre mir gar nicht drauf gekommen. Schmierfink, der. Auch einer von denen, die meinen, dass die Stadtbahngegner für den Weltuntergang verantwortlich sind. Nochmal, Drümmel. Sind Sie nicht doch für unseren Fall etwas zu befangen? Das ist doch wie damals, vor 25 Jahren. Jeder, der an den Stadtbahngegnern ein gutes Haar ließ, wurde sofort auf dem Schafott der öffentlichen Meinung hingerichtet. Das heißt, ein Jahr zum Ungehorsam gegen den Weiß ich, wie es heißt, die Polizei in der Stadtbahn mittlerweile auf eine Bürgerkriegsstrategie gestellt. Einige, diese Bürgerinitiative könnte mit einem Lichtschalter an- und ausgeschaltet werden. Der letzten Vornehm, der wohl zu Boden gegangen ist. Die Mehrzahl der Bevölkerung gegen die Stadtbahn dürfe sich nicht wie früher und wie diese Archivbilder zeigen, in der Auseinandersetzung mit der Polizei entlarven. Sie werden sicher von dem Toten gelesen haben, den wir... Von den Überresten, den die Geologen von der Fraport gefunden haben. 14. Oktober, 19.10 Uhr. Stand hier an jedem Anzeigenblättchen zu lesen. Mietshaus im Osten von Frankfurt-Main. Schreckliche Geschichte. Wohnung Malle Sanner. Und was führt Sie jetzt zu mir? Frau Sanner, es gibt da einen anonymen Brief. Der Verfasser behauptet, sie würde etwas mit dem Tod des Waldarbeiters zu tun haben. Ich? Es wurde unmittelbar neben dem Skelett eine Kontaktlinse mit eingetrockneter Tränenflüssigkeit gefunden. Wir brauchen eine Speichelprobe von Ihnen. Also, wenn Sie jetzt hier bitte mit diesem Wattestift in den Wangentaschen... Nein, nein, ist schon gut. Hat ja eh alles keinen Sinn. Ja, ich gebe es zu, dass ich damals dabei war. Der Verfasser des Briefs nennt neben Ihrem Namen noch einen zweiten. Rainer Faber. Also, Sie müssen sich jetzt nicht weiter äußern dazu, gell? Sie können selbstverständlich einen Rechtsbeistand. Ich war ein total junges Ding. Und der Rainer, das war mein Typ. Ich dachte, das ist was fürs Leben. War seine Idee, die ganze Aktion. Und jede Menge Leute aus der BI hat er mitgezogen. Massig Aktivisten, die von sonst woher kamen und alle Hammer und Nägel mitgebracht haben. BI? Bürgerinitiative aus. Er hat mindestens genauso viel Nägel reingeballert wie ich, der Rainer. Mindestens. Und hat sich bloß einen Kopf gemacht um die Bäume. Ob, wenn die wirklich nicht gefällt werden können wegen der ganzen Nägel, ob die dann noch weiterleben können mit den Dingern im Fleisch. Haben Sie eine Vermutung, wer den Brief geschrieben haben könnte? Stadtbahn ist Todesbahn, Achterbahn zur Hölle! Stadtbahn ist Todesbahn, Achterbahn zur Hölle! Das hat ihm glatt den Hals. Oh, der ist tot. Oh nein, nein, scheiße, Mann. Scheiße, das habe ich nicht gewollt. Ich habe ihn umgebracht. Das ist Mord. Ich habe doch genagelt wie verrückt. Was überall denn, hier, die ganzen Bäume. Was ist denn hier los? Oh, Rainer, da bist du ja endlich. Oh Gott. Guck dir das an. Hör zu, ihr beiden. Hat noch keiner was mitgekriegt. Sämtliche Bullen sind da vorne beschäftigt. Der muss sofort verschwinden von hier. Das packe ich nicht. Dem reißt doch der Kopf ab, wenn ich ihn hochhebe. Was ist denn der Typ? Das hängt doch alles nur noch. Bist du der Neue vom Koordinierungsausschuss? Das tut doch jetzt gar nicht zur Sache. Mann, wenn rauskommt, dass es einen Toten gibt, da stecken wir rucksack mit der Raff unter einer Decke. Also kümmert euch um die Leiche. Weg damit. Im Namen des Kampfes gegen die Startbahn. Richtig weit weg. Auf die andere Seite vom Flughafen am besten. Habt ihr ein Fahrzeug? Frau Sanne, hören Sie mich. Ich halte euch den Rücken frei. Kommen Sie, setzen Sie sich. Jetzt kommt alles wieder hoch. Das Bild, ich hab's vor mir, das lässt sie nicht mehr los. Das Blut ist dem noch aus dem Hals pulsiert, als wir vor ihm standen. Ein Schwall nach dem anderen, bis es immer weniger wurde. Grauenvoll. Und man selber hat die Finger im Spiel gehabt und ist noch keine 21. Das lässt sie nicht los. Rast ihn jede Nacht über die Bettdecke. Und dann? Wie ging das denn weiter? Ich meine die Leiche. Was haben Sie mit der Leiche gemacht? Entsorgt. Vergraben. Da. Genau da, wo sie jetzt gefunden wurde. Und am nächsten Tag, da ist auch Rainer nicht mehr da. Nie wieder aufgetaucht. Nicht im Koordinierungsausschuss, nicht bei einer VV. Vollversammlung aus. Bei keinem Aktionsrat im Hüttendorf, nicht am Bauzaun und nicht in meinem Schlafsack. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Und ich habe nie wieder einen Kerl so geliebt wie dieses Schwein. Das ist zum Kotzen, aber der hat mich immer noch in den Klauen. Dann erfahre ich, mein feiner Rainer war ein V-Mann. Hat sich ganz bis nach oben in der BI vorgearbeitet. Aber nicht nur die hat er ausspioniert, sondern natürlich auch mich. Ich habe ihm doch mein ganzes Herz ausgeschüttet, vernarrt wie ich war. Meine ganzen Ängste, Ideen, Aktionen, was ich damals so alles angestellt habe. Sie habe also die Leiche zusammen mit diesem Rainer Faber abtransportiert. In seinem Käfer, ja. Das heißt, erst mussten wir sie ein ganzes Stück durch den Wald schleppen. Da hat sie niemand beobachtet? Nein. Das heißt, nur Faber und Sie wussten von dem Vorfall. Und dieser Mann. Was für ein Mann? Ach, keine Ahnung. Jedenfalls einer von uns. Der tauchte da plötzlich auf und gab irgendwelche Kommandos, dass die Leiche weg muss, verbuddeln eben im Kelsterbacher Wald. Kannten Sie den Mann? Nein. Das heißt, keine Ahnung. War ja vermummt. Hasskappe, wie wir die nannten. Kennen Sie so ein Ding? Ja, natürlich. So mit ein paar Augenschlitze. Wie hat er ausgesehen? Ich meine, war er groß, schlank, dick, dünn? Ziemlich groß, ja. Ich weiß nicht, das ist schließlich alles verdammt lang her. Wovon leben Sie, Frau Sanner? Haben Sie einen Job? Ich habe mal Soziologie studiert, aber nicht zu Ende. Im Moment, also zurzeit habe ich nichts. Frau Sanner, ich finde, wir sollten zusammenarbeiten. Wie meinen Sie das? Ich meine dieser Faber. Entschuldigung. Der hat Sie doch bitter enttäuscht. Ja. Der hat Sie benutzt. Sie meinen Kronzeugenregelung? Ja, interessant, ja. Wogegen wir damals heftig protestiert haben? Ja, danke. Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Was? Die Zeiten ändern sich und wir... verändern uns mit Ihnen oder richtig, so. Richtig, ja. Das höre ich zweimal im Monat von meinem Kollegen. Frau Sanner, wir... also, wir könnten vielleicht bewirken, dass in der anderen Sache die Strafverfolgung ausgesetzt wird. Ich verstehe nicht. Die Panik, die Sie im Flughafen vor ihr ausgelöst haben. Bitte? Panik? Ich? Da ist eine alte Frau bei ums Leben gekommen. Herzschlag. Was habe ich damit zu tun? Die Beschreibung eines Flughafenmitarbeiters passt hundertprozentig auf Sie. Auf mich? Sie haben sich ja ordnungsgemäß angemeldet. Denkler GmbH. Wartungsfirma für Sprenkleranlagen. Gut recherchiert. Die haben ja in der Tat einen Wartungsvertrag mit dem Flughafen. Sie hätten sogar ein Schreiben vorgelegt, wurde uns berichtet. Dumm nur, dass der Mann sie ziemlich detailgetreu beschreiben konnte. Gab es da auch einen zweiten Mann? Oder war das die einsame Aktion der verbitterten Malesanne? Nein, nein. Das war nur meine Idee. Also einer von unseren Kollegen hat mir gerade erzählt, dass sie die Videoüberwachung ausgewertet haben. An dem Infostand in der Flughafenhalle ist neben ihnen ein Herr gesehen worden, den wir auch kennen. Bernd Schlick, Zeitungsreporter vom Echo. Ach der, ja, wir kennen uns, aber nur flüchtig. Der will irgendwas in der Zeitung über die anstehende Flughafenerweiterung schreiben. Hat sich den Infostand angesehen und war dann wieder weg. Woher kennen Sie Schlick? Ach, wir haben uns mal auf einer Versammlung kennengelernt. Da ging es, Sie werden es nicht glauben, um den Ausbau des Flughafens. Haben Sie sich da zufällig getroffen? Bitte? Ja, zufällig. Also gut. Wenn Sie wissen, wie ich Rainer Faber erreichen kann, ich bin bereit, mich mit ihm zu treffen. Vielleicht kriege ich heraus, ob er diesen Brief geschrieben hat. Oh Mann. Vielleicht fragt mich mal einer, ob ich damit einverstanden bin. Straße vor Sannas Wohnung, 21.12 Uhr. Ab usus non tollit usum. Entweder Sie reden verdammt nochmal so, dass es ein Normalsterblicher rafft, oder Sie lassen es lieber gleich. Altrömischer Rechtsgrundsatz. Missbrauch schafft keinen rechtmäßigen Gebrauch. Also alles, was recht ist, ja? Ich bin ja nur nicht pingelig, aber ein bisschen Rechtsstaatlichkeit sollten wir vielleicht doch an den Tag legen. Sie können doch sich nicht einfach über die Strafverfolgung drüber hinwegsetzen. Ich weiß. Aber die Sanna weiß es nicht. Dieser Faber, ja, der V-Mann gewesen sein soll, der wird doch diesen anonymen Brief nicht geschrieben haben. Ich meine, der zeigt sich schon jetzt selber an. Warum nicht? Weiß man, was sich in Köpfen abspielt, die ein halbes Leben lang mit dem Gedanken rumrennen, dass bei ihrer Aktion einer draufgegangen ist? Vielleicht wollte er sich Erleichterung verschaffen durch so ein Schreiben. Eine Art Selbstanzeige. 15. Oktober, 9.25 Uhr. Archiv des Hessischen Verfassungsschutzamtes. Sag mal, Archivar im Hessischen Verfassungsschutzamt. Das ist doch bestimmt ein mächtig verantwortungsvoller Posten, oder? Ja, ich... Du führst sowas im Schilde, hä? Hätte ich mir eigentlich denken können, dass du nicht einfach bloß so hier aufläufst. Sag mal, du erinnerst dich doch bestimmt noch an den Vereinsabend vor... Ja? Ich komme nicht drauf. Wann war das nochmal? Ist doch ein ganz Jahr lang her, oder? Anderthalb Jahre? Ja. Sag mal, was willst du mit diesen ollen Kamellen? Na ja, wie du weißt, es gibt bestimmte Dinge, da lässt die Verjährung mächtig lang auf sich warten. Ach Gott, ich war blau. Ja. Total blau. Ja, ich weiß, in vino veritas. Sag mal, hast du mir da nicht zu einer fortgeschrittenen Stunde erzählt? Hast du mir damit erzählt, also so richtig großkotzig erzählt, wie du deine Neffen... Willst du mich erpressen? Aber woher dann? Ich weiß nicht mehr, was für eine Akte heimlich kopiert hast. Und dass dann der Trottel nichts Einiges zu tun hatte, als prompt einen Skandalartikel für die Illustrierte daraus zu stricken. Das war doch so, oder? Worauf willst du hinaus? Naja, pass nur auf, keine Angst. Kannst auf mich zählen. Obwohl, wenn ich dicht halte soll, dass du die undichte Stelle warst, dann... Sei doch leise! Ja. Hier kann jeden Augenblick einer reinkommen. Naja, gut. Aber eine kleine Gegenleistung wird mir ja für so viel entgegenkommen noch erbittet dafür, oder? Manus manum labert. Also, im November 1981 hattet ihr doch einen Agenten, Deckname Rainer Faber, in die Vorstandsetage der Startbahngegner geschleust. Na, ob du mir da vielleicht ein paar Informationen raustue könntest? Was aus dem geworden ist und so. Hm? Das kann ich unmöglich machen. Ich komme in Teufelsküche. Ich kann nicht einfach unsere V-Leute enttarnen. Aber es bleibt doch unter uns. Amtshilfe sozusagen. Unmöglich. Naja, andererseits weißt du, ich habe hervorragende Kontakte zu Bernd Schlick. Ist denn doch ein Begriff, ne? Pressevorzieh, wie der Neffe. Bekanntlich Hofberichterstatter der Justiz und Löcher im Zaun beim Landesverfassungsamt. Doch, da leckt er sich natürlich die Finger danach. Aber gut, ich gehe ein bisschen runter mit dem Preis. Bloß die Handynummer von diesem Faber. Hab ich dich, du Drecksack. Schenker, du, was soll das? Komm her, mein Freundchen. Pferdehof Heinerts, 15. Oktober, 12 Uhr. Das ist doch Blutex. Heinerts, du sollst alles total sehen, am Blut. Der Pfeiler hier rapzapp in einen ganz persönlichen Marterfall verwandelt. Schenker, kleiner Gegenbesuch. Danke für dein Misstrauen. Ich hab dir doch nicht. So, und jetzt wollen wir mal hier aufräumen. 16. Oktober, 15.05 Uhr. Café in der Frankfurter Innenstadt. Gestern am Telefon habe ich deine Stimme sofort erkannt. Nicht eine nicht. Zugegebenermaßen. Sag mal, du hast mir noch immer nicht verraten, woher du meine Handynummer hast. Ist das so wichtig? Ja. Vielleicht sogar sehr wichtig. Von einem Bekannten. Du lügst. Woher willst du das wissen? Weil du so guckst wie früher. Wenn ich nicht die Wahrheit gesagt habe? Ich habe immer die Wahrheit gesagt, Rainer. Im Gegensatz zu dir. Ja. Komm zur Sache, Male. Ich hätte nicht gedacht, dass du kommst. Wieso das denn? Muss ich dir das erklären? Du hast mir am Telefon gesagt, dass du mich dringend sprechen müsstest. Und worum geht's? Kannst du dir das nicht vorstellen? Um den toten Waldarbeiter? Du bist nicht fertig mit der Sache, gib's zu. Ich auch nicht, Rainer. Da schleppt man mit sich rum ein Leben lang. Geht einem nicht aus dem Kopf. Wie vernagelt da drin. Das mit dem anonymen Brief. Irgendwie konnte ich das sogar verstehen. Du wolltest dir Luft machen. Klar, raus mit dem Scheiß aus dem Kopf. Jede Nacht immer wieder diese Bilder. Wie eingebrannt. Von was redest du da? Welcher Brief? Rainer, ich bitte dich. Mit mir kannst du offen reden. Wenigstens jetzt. Der anonyme Brief an die Polizei. Exakte Lage, Bestimmung der Leiche und so weiter. Angeblich ist der Brief auch an die Zeitung gegangen. Was redest du denn da? Das ist doch totaler Unsinn. Ich habe keinen Brief geschrieben und schon gar keinen anonymen an die Polizei. Mensch, Faber, hör doch auf. Hat doch alles keinen Sinn mehr. Die wissen sowieso schon viel zu viel. Mein sanfter Rainer. Hart im Kampf und weich im Bett. Weißt du eigentlich, wie sehr ich dich geliebt habe? Du hast dermaßen viel kaputt gemacht in mir. Ich konnte mich nie mehr auf eine Beziehung einlassen nach der Geschichte mit dir. Funktionierte einfach nicht mehr. Aber nur noch Misstrauen. Angst, wieder betrogen zu werden. Angst vor der Lüge, vor wieder einer falschen Sache. Ich habe angefangen, dich zu hassen, Rainer. Merkwürdig. Es wurde immer schlimmer mit den Jahren. Da hat sich was aufgebaut. Ein Feindbild, verstehst du? Irgendwann warst du an allem schuld. An meinem ganzen verkorksten Leben. Komm, Malle, übertreib nicht. Wir waren jung. Übertreiben? Ein paar Tage nach deinem steilen Abgang habe ich erfahren, dass du ein V-Mann bist. Ein widerlicher Spitzel. Du weißt das. Ein Verfassungsschutzmaulwurf, der mich ausgehorcht hat. Ich hatte mich mit Haut und Haar in den dreckigen, miesen Denunzianten verknallt. Wie nennt man das? Doppelter Verrat. An der Bewegung und an mir. Hast mich eiskalt im Regen stehen lassen. Und ich, Idiot, hab dir mein Herz geschenkt. Ich hab keinen Brief geschrieben, Malle. Nicht anonym und nicht an die Polizei. Wirklich, jetzt glaub mir. Hör zu, Malle. Wir waren alle beteiligt damals, aber weder du noch ich sind an dem Tod des Arbeiters schuld. Direkt nachdem es passiert war, habe ich mir die Schnittstelle am Baum angesehen. Da waren verdrillte Dachdeckernägel drin. Und genau die hatte nur Bernd im Anschlag. Ich weiß noch genau, wie wir uns über die komischen Dinge amüsiert haben. Die einzigen Nägel, die er in Waldorf noch gekriegt hat. Alle anderen waren ausverkauft. Die Regale sämtlicher Eisenwarenhändler im näheren Umkreis waren ja leer. Bernd? Ich kenne keinen Bernd. Bernd Schlick. Kannst du dich nicht erinnern? Du meinst den Zeitungsreporter? Genau den. Damals, wie es passiert ist, kam er zu uns rüber und palaverte irgendwas von wegen, der Tote muss weg. Los, beeilt euch, buddelt ihn drüben im Wald ein. Moment mal. Der Typ war doch vermummt. Der Riesenkerl mit der Hasskappe? Nur die Augen waren zu sehen. Das war Schlick, ja. Komm, wir trinken auf unser Wiedersehen, Rainer. Whisky? Wodka? Nein? Einen Wodka, Malle, bitte. Malle. Die Leiche wurde gefunden, also das, was noch übrig war. Keiner wollte den armen Mann damals umbringen. Wir wollten eine Sache verhindern, aber nicht töten. Wir sind alle schuld. Aber Mordanklage? Ich glaube nicht, dass Ihnen das gelingen wird, nach 25 Jahren. Einen Wodka, die Dame. Danke. Prost, Rainer. Auf unsere glückliche Zeit. Sie werden es schaffen, Rainer. Was? Wer? Bei mir auf jeden Fall. Das wird eindeutig sein, das Motiv. Wird ganz klar auf der Hand liegen. Hass. Hass? Hass auf wen? Was siehst du mich so an? Ich muss dir was sagen, Rainer. Jetzt bin ich sowas wie du. Damals. Ich verstehe nur Bahnhof. Ein Spitzel, Rainer. Zuträger der Macht. Hör auf, was soll der Unsinn? Was meinst du, woher ich deine Handynummer hab? Von den Bullen. Die haben die recherchiert. Ich muss los, hab noch einen Termin. Klar. Geschäftsführer. Mittelständiges Unternehmen. Da ist man immer beschäftigt. War schön, dich mal wieder zu sehen, Malle. Warte, Rainer. Ich hab noch was für dich. Bist du? Damit die Räume und Einsatzfahrzeuge besser auf das Gelände schwerpunkt auf zum Teil schweren Schädenverletzungen, insbesondere. Schwere Kräne reißen die letzten Hütten ein. Befehllose Menschenklare, ohne dass die Leute sich überhaupt gewehrt haben. Die haben sich überhaupt nicht gewehrt. Die Wirtschaft, die Polizei, es sollen mehr als 2000 Beamte gewesen sein, sicherten heute das Dartbahngelände ab. Es kam zu keinen Zwischenfällen. Die Polizisten aus dem Wald rauskamen, haben planlos mit diese Leute rumgeschlagen. Sie ist Sitzegeblibbe. Ist einfach am Kaffeetisch Sitzegeblibbe und hat auf den Tode Faber gestarrt. 16. Oktober, 17.09 Uhr. Hat sich nicht gerührt, bis die Streifeware kam. Vor dem Café. Bitte? Nein, Chef. Ganz klar. Geradezu erschreckend klar war sie. Teilte mir regungslos mit, dass der Faber den anonymen Brief nicht geschrieben hat. Aber dass Schlick an der Aktion beteiligt war. Bernd Schlick, ja? Es gäbe sogar Beweise. Sogenannte gedrillte Dachdeckernägel, die nur Schlick verwendet hatte. Und dass sie vermutet, Schlick hätte auch den Brief verfasst. Bitte? Nein, sie musste das tun, hat sie gesagt. Und dass es keine andere Möglichkeit für sie gab. Gut. Ja, bis gleich. Sie haben den anonymen Brief geschrieben, Schlick. 17.58 Uhr. Und Sie waren im Herbst 81 bei der Aktion dabei, als der Waldarbeiter ums Leben kam. Redaktion Echo. Als ich das gehört habe, dass man die Überreste gefunden hat, da war mir klar, jetzt geht's los. Jetzt wird die Sache aufgerollt. Ja, und plötzlich hatte sie keine Ruhe mehr. Die Sache verfolgte sie. Also hatten sie die Hoffnung, mit so einem Schreiben den Verdacht auf Faber zu lenken. Und wenn sie den Brief auch noch an die eigene Redaktion schicken, dachten sie, da kann ja keiner auf die Idee kommen, dass Sie was damit zu tun hatten. Tja, Herr Schlick, die Vergangenheit lässt uns nicht los. Und nicht nur das. Irgendwie holt sie uns auch immer wieder ein. Römel, was ist eigentlich mit diesem Heinerts und dem Schenker? Die Männer waren sehr, sehr aktiv in den letzten Tagen. Haben sich gegenseitig Wohnung und Pferdestall zerlegt. Feindschaft vom Feinsten, Chef. Und das seit 25 Jahren. Und nun glaubten beide, der andere hätte ihn angeschissen. Ja? Was? Ja, aber wie konnte das denn? Oh. Was ist dann, Boss? Malle Sanna konnte sich losreißen auf dem Weg zur U-Haft. Raus aus dem Streifenwagen und vor den Bus. Sie war sofort tot. Ach. Na, da gratuliere ich aber mal ganz herzlich. Wirklich, also perfekte Arbeit. Reden Sie doch nicht so einen Scheiß. Die Polizei zeigt mal wieder so richtig, was Sie drauf haben. Jetzt tun Sie doch mal nicht so, Schlick. Wenn es um die Startbahnaktion ging, waren Sie doch in Ihren Artikeln immer ganz auf der Seite des Staats und der Polizei. Sie haben doch in all den Jahren großartiges Theater gespielt. Aber was tut man nicht alles für seine Karriere, hä? Für eine gute Position und für ein sattes Gehalt? Da vergisst man auch glatt mal seine Ideale. Krümel. Gell? Bitte. Ja, ist doch wahr. Tja, Herr Schlick. Für die Richter sind jetzt nur noch Sie interessant. Aber ich bin sicher, Sie haben einen ausgezeichneten Anwalt.